Anlässlich des Tages des Leuchtenden Sterns besuchten die diplomatischen Vertreter, die Vertreter der internationalen Organisationen und die Militärattachés in der DVRK, die Teilnehmer an der Veranstaltung zur Verleihung des internationalen Kim Jong-il-Preises und dem 21. Kim Jong-il-Festival, die Gratulationsdelegationen der Japan-Koreaner und des Generalverbandes der China-Koreaner, die Familien der Ausländer und Auslandskoreaner, die den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il bekannt waren, und weitere Ausländer und Auslandskoreaner am 16. Februar den Sonnenpalast Gumsusan und bezeigten dem Genossen Kim Jong-il ihre Hochachtung. An demselben Tag waren auch der Vertreter der Pyongyanger Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas und seine Mitarbeiter im Sonnenpalast Gumsusan, um Kim Jong-il Hochachtung zu erweisen.